Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Schläft immer noch? Ja. Wir sollten ihn ruhig noch ein bisschen schlafen lassen. Anton schlug die Augen auf und blinzelte. Sekundenlang wusste er nicht, wo er sich befand und was geschehen war. Aber dann erinnerte sich Anton an alles. Vor 3 Tagen war er mit seinem Vater ins Jammertal gekommen. Sie wollten hier Urlaub machen, sogenannten Aktivurlaub. Das war eine Idee von dem Psychologen Schwartenfeger gewesen. Der Urlaub mit Zelt und Schlafsack sollte Anton davon abbringen, immer nur an seine Freunde, die Vampire, zu denken. Und Anton durfte sich sogar das Urlaubsziel aussuchen. Natürlich hatte er sich für das Jammertal entschieden. Denn seit die Vampire vom Friedhofswärter Geiermeier aus ihrer alten Gruft vertrieben worden waren, wohnten sie in der Ruine im Jammertal. Im Jammertal hatten Anton und sein Vater eine Höhle, die Wolfshöhle, bezogen. 3-mal hatten sie dort nun schon übernachtet. Und vorgestern, beim ersten Rundgang durch die Ruine, hatte Antons Vater sich die Finger in der alten Orgel geklemmt. Und die gequetschten Finger mussten auch der Grund sein, warum Antons Mutter jetzt auf einmal draußen vor der Höhle stand. Vermutlich hatte Antons Vater zu Hause angerufen und sie gebeten, ihn und Anton abzuholen. Aber Anton wollte nicht weg. Er verkroch sich ganz tief in seinen Schlafsack. Da bemerkte er voller Entsetzen, dass er noch den Vampirumhang trug. Er hatte ihn gestern Nacht bei seinem Treffen mit Anna und Rüdiger übergezogen. Seine Mutter durfte ihn auf keinen Fall mit dem Umhang entdecken. Verzweifelt versuchte Anton in dem engen, dicken, gepolsterten Schlafsack den Umhang abzustreifen. In diesem Moment steckte Antons Mutter den Kopf zur Höhlenöffnung herein. Anton! Damit kroch sie in die Höhle und wollte ihn umarmen. Doch krampfhaft hielt Anton von innen den Reißverschluss zu. Bist du krank? Oh, Anton, deine Stirn ist ja ganz heiß. Oh, der arme Junge, er hat bestimmt Fieber. Ich hab kein Fieber. Aber du bist ganz verschwitzt. Ich hatte einen aufregenden Traum. Bestimmt wieder einen deiner grässlichen Vampir-Albträume. Das ist noch ein Grund mehr, aus dieser schrecklichen Höhle auszuziehen. Hier muss man ja Albdrücken kriegen. Wie gut, dass ich 2 helle und saubere Zimmer in einem Landgasthof für uns gefunden habe. Landgasthof? Mhm. Ich will in keinen Landgasthof. 3 Tage als Höhlenmenschen. Und schon hat Fati eine schlimme Quetschung, du eine Grippe. Oh. Ich möchte nicht wissen, was noch alles passieren würde. Die Grippe gibt es nur in deiner Einbildung. Na schön. Wenn du meinst, dass du kein Fieber hast, dann wirst du jetzt aufstehen, deinen Schlafsack nehmen und mitkommen. Vati wartet schon ungeduldig darauf, dass er zum Arzt gehen kann. Ungeduldig? Mhm. Eben hat Vati gesagt, ihr solltet mich lieber noch ein bisschen schlafen lassen. Wie immer hat Vati recht. Ich bin wirklich sehr müde. Müde? Dass ich nicht lache. Sieh doch zu, wie du allein zurechtkommst. Ich gehe jetzt vor die Höhle. Aber wehe dir, wenn du in 10 Minuten nicht nachkommst. Dann werden wir ohne dich abfahren. Anton grinste hinter seiner Mutter her. Er hatte es wieder einmal geschafft, sie so lange zu reizen, bis sie freiwillig das Feld räumte. Jetzt konnte er in Ruhe den Vampirumhang ausziehen und seine Sachen packen. Als Anton aus der Höhle kam, fiel sein Blick auf das geliehene Fahrrad. Es lehnte mit ihren Rucksäcken bepackt an einem Baum. Sagtest du nicht abfahren? Das vollgepackte Rad kann man höchstens noch schieben. Sehr lustig. Vielleicht erklärst du mir mal, wie ich mit dem Auto bis zu eurer abgelegenen Höhle fahren sollte. Sollte? Wer spricht denn von sollte? Ich kann ja verstehen, dass du enttäuscht bist. Aber der Urlaub ist doch noch gar nicht vorbei. Wir ziehen nur um. Ich will aber hierbleiben. Schließlich habt ihr mir das Zelt und den Schlafsack extra für diesen Urlaub geschenkt. Und jetzt soll ich anscheinend alles wegschmeißen. Anton, das ist doch kein Grund zum Weinen. Und außerdem, wenn wir erstmal in dem Landgasthof sind, kannst du dein Zelt viel gefahrloser aufschlagen als hier in diesem von Schauerlegenden umwobenen Jammertal. Schauerlegenden? Ja. In Langer Jammer hört man die schrecklichsten Geschichten über dieses Tal. Und vor allem über die Ruine. Deshalb werden wir auch nicht in Langer Jammer, sondern in Freudenthal wohnen. In Freudenthal? Ja, so heißt das Nachbartal, in dem der Gasthof ist. Du wirst dich dort bestimmt wohlfühlen. Wohlfühlen? Und du sagst, ich könnte da wirklich mein Zelt aufschlagen? Aber ja, hinter dem Gasthof ist ein großer Garten mit alten Obstbäumen. Wie geschaffen zum Zelten. Und wie weit ist es bis zu diesem freudigen Tal? Och, mit dem Auto eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Anton überlegte. Dann brauchte er mit dem Vampirumhang höchstens 20 Minuten. Außerdem konnte es gar nicht schaden, aus der Reichweite der stets hungrigen Verwandten des kleinen Vampirs zu gelangen. Okay, ich bin einverstanden. Aber nur, wenn ich auch wirklich zelten darf. Versprochen. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Dass in dem Obstgarten keine Vampire sind. Vampire im Obstgarten. Falls es überhaupt Vampire gibt, dann wohl am ehesten in der gruseligen Ruine da drüben. Genau, wie immer hat Fatih recht. Ach ihr, nun gehen wir endlich. Der Landgasthof in Freudenthal gefiel Anton sogar recht gut, besonders der Balkon vor seinem Zimmer. Er war fürs An- und Abfliegen wie geschaffen. Und als seine Eltern zum Arzt fuhren, baute er im Garten unter einem großen knorrigen Baum sein Zelt auf. Zu Antons Enttäuschung verbot seine Mutter ihm aber am Abend im Zelt zu schlafen. Er müsste sich erst von seiner Grippe erholen, meinte sie. Von einem kleinen Ausflug mit seinem Vampirumhang hatte sie allerdings nichts gesagt. Als seine Eltern ganz sicher schliefen, flog Anton los. Es war für ihn nicht schwierig, den Weg zurück ins Jammertal zu finden. In einiger Entfernung zur Ruine landete er. Doch kaum hatte er den Boden berührt, da stieß ihn auf einmal etwas Spitzes, schmerzhaft in den Rücken. Mit einem erstickten Schrei fuhr Anton herum. Es war Lumpi. Breit grinsend stand er da und hielt dabei seinen Zeigefinger mit dem grässlich langen, spitz zugefeilten Nagel drohend auf Anton gerichtet. Lumpi, der unberechenbare, streitlustige große Bruder von Anna und Rüdiger. Anton stockte das Blut in den Adern. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet. Na, macht nichts. Hauptsache, ich habe mit dir gerechnet. Ich hab mit niemandem gerechnet. Mit niemandem? Da bin ich ja direkt gekränkt. Aber du bist doch nicht zufällig hier, oder? Nein. Na, dann spuck's aus. Ausspucken? Anton suchte verzweifelt nach einer glaubwürdigen Erklärung. Er wollte auf keinen Fall zugeben, dass Rüdiger ihm heute Abend wieder aus der Chronik von Schlotterstein vorlesen wollte. Denn er wusste nicht, ob der kleine Vampir dann Ärger bekam. Rüdiger und ich... Na bitte, dachte ich's mir doch. Du bist mit Rüdiger verabredet. Und dann willst du ihm wieder ein paar von deinen dreckigen Tricks verraten. Hab ich recht? Dreckige Tricks? Spiel hier nicht den Unschuldigen. Du trägst die Verantwortung dafür, dass Jörg, der Aufbrausende, kein Wort mehr mit mir redet und dass wir jetzt eine Beziehungskrise haben. Ich? Was hab ich denn getan? Denk mal an deine hinterhältigen Tricks von wegen Kullern und so. Du Obertrickser. Ach, das meinst du? Ja, das meine ich. Wenn ich geahnt hätte, dass du deswegen mit Jörg dem aufbrausenden Ärger kriegst, dann hätte ich es für mich behalten. So, hättest du das? Aber jetzt ist das Kind in den Sack gefallen. Jetzt können wir nur noch eins tun. Es gemeinsam wieder rausziehen. Und deshalb wirst du mir eine Extrastunde erteilen. Nur für mich und mit extra Tricks. Eine Extrastunde? Worin denn? Im Kegel natürlich, du Dussel. Ich begreife gar nicht, was Rüdiger an dir findet. So begriffsstutzig, wie du bist. Aber vielleicht verstehe ich es doch. Du hast nämlich einen wunderschönen Hals, Anton. Mit einem kräftigen Ruck zog Lumpi Anton zu sich heran. Dann beugte er sich über ihn und beschnupperte seinen Hals. Und außerdem riechst du noch unglaublich gut. Tatsächlich, ich finde, wir sollten jetzt mit der Übungsstunde anfangen. Warum so eilig? Weil du mir noch lange auf die Schultern drückst, dann kriege ich garantiert Genickstarre und kann dir überhaupt keine Kegeltricks mehr zeigen. Ja, kriegst du denn oft Genickstarre? Ziemlich oft. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Unter diesen Umständen hätte ich dich wie ein rohes Ei behandelt. Ich kann nämlich sehr zartfühlend sein, wenn ich will. Hast du denn jetzt Genickstarre? Nein, es hat nur ein bisschen geknackt. Was? Es hat schon geknackt? Dann wird es ja allerhöchste Zeit für die Extrastunde. Los, komm mit, Anton. Mitkommen, wohin denn? Zur Kegelbahn natürlich. Du bist wirklich schwer von Begriff. Zur Kegelbahn? Meinst du etwa die in dem verlassenen Wirtshaus zum Jammerlappen? Genau! Endlich hast du es kapiert. Hat aber verdammt lange gedauert. Ich dachte, wir machen die Übungsstunde hier. Hier? Zwischen all den Maulwurfshügeln? Nein, danke. Wenn Lumpi der Starke eine Übungsstunde nimmt, dann tut er das in dem gebührenden Rahmen. Also komm! Anton blieb nichts anderes übrig, als hinter Lumpi herzufliegen. Schließlich landete Lumpi vor dem leerstehenden, verwahrlosten Wirtshaus und verschwand in den dunklen Anbau. Dort befand sich, wie Anton wusste, die Kegelbahn. Zögernd folgte ihm Anton. Drinnen war es so finster, dass er kaum etwas erkennen konnte. Ich sehe überhaupt nichts. Du könntest etwas Licht machen. Und was ist, wenn ich nicht will? Na ja, dann kann ich dir meine Kegeltricks nicht zeigen. Was? Also gut, du sollst dein Licht haben. Irgendwo muss noch eine Kerze sein. Und hier sind auch Streichhölzer. Das ist genug Licht. Fangen wir jetzt endlich an? Überall Staub und Schutt auf der Bahn. Gibt es hier einen Besen? Einen Besen? Hey, du sollst mir nicht zeigen, wie man Hockey spielt, sondern wie man kegelt. Ich brauche ihn nicht zum Schlagen. Ich brauche ihn zum Ausfegen. Zum Ausfegen? Du hast wohl einen Reinlichkeitstick. Natürlich gibt es hier keinen Besen. Wozu auch? Wozu? Weil eine Kegelbahn sauber gefegt sein muss. So ein Unsinn! Kegelbahnen können ruhig staubig sein. Darauf kommt es nicht an. So, und worauf kommt es deiner Meinung nach an? Auf die Kegler. Oder besser gesagt, auf den Kegler. Und warum willst du dann von mir Tricks wissen, wenn du so ein toller Kegler bist? Warum? Warum? Weil auch ein guter Kegler immer noch besser werden kann. Und außerdem kursieren in Vampirkreisen gewisse Gerüchte. Gerüchte? Ja, dass nämlich Jörg, der Aufbrausende, gar nicht so ein Superkegler ist, wie er uns glauben machen will. Und dass seine Tipps von wegen Kegeln kommt von Segeln nicht unbedingt das Rote vom Blut, das Gelbe vom Ei sind. Ach, wirklich? Nun, und deshalb will ich jetzt endlich deine Tricks erfahren. Meine Tricks? Ja, dann brauchen wir erstmal die Kugel. Ach ja, die Kugel. Hier ist sie. Also, zuerst federt man in den Knien, um locker zu werden. Und dann, wenn man richtig locker ist, setzt man die Kugel auf der Kegelbahn auf und schon zisch schießt sie nach vorne und haut alle 9 Kegel um. Aufsetzen? Und dann nach vorne schießen? Nein, zuerst musst du federn. Soll ich es mal vormachen? Tja, vormachen? Du glaubst wohl, ich wäre genauso schwer vom Begriff wie du. Du weißt anscheinend nicht, wen du vor dir hast. Lumpi, den Superstarken, den größten Kegler aller Zeiten. Mit diesen Worten ging Lumpi in die Knie. Er streckte den linken Arm nach hinten aus und sekundenlang war es vollkommen still in der großen, düsteren Halle. Wie die Ruhe vor dem Sturm, fuhr es Anton durch den Kopf. Und was dann hereinbrach, war tatsächlich wie ein Unwetter. Oh! Abgebrochen! Oh, mein schönster, mein allerschönster Nagel! Anton erstarrte. Lumpis ganzer Stolz waren seine langen Fingernägel und er konnte rasend vor Zorn werden, wenn er sich einen davon abbrach. Zitternd wich Anton an die Wand zurück. Das hast du extra gemacht. Extra? Ja, weil ich bei der Nagelkür verlieren soll. Jawohl, du steckst mit Waldi, dem Bösartigen, unter einer Decke. Ich mit Waldi? Ja. Nein, ich kenne Waldi, den Bösartigen, überhaupt nicht. Du kennst ihn nicht? Waldi, der Bösartige, hat dir nicht den Auftrag gegeben, mich noch vor der Nagelkür auszuschalten, damit er gewinnen kann? Nein. Nicht? Ja, umso schlimmer, wenn du nicht mit Waldi unter einer Decke steckst. Dann kann ich Waldi nicht mal wegen Bestechung disqualifizieren lassen. Deinetwegen nicht. Du Hornochse, du Armleuchter, du Mondkalb, du Kamuffel. Wie konnte ich nur so dumm sein, deine blödsinnigen Tricks zu befolgen? Hätte ich bloß auf Jörg den Aufbrausenden gehört. Aber warte, das wirst du mir büßen. Büßen? Büßen! Und top! Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde mir schon etwas einfallen lassen für dich. Etwas, das du dein ganzes Leben nicht vergessen wirst. Aber jetzt muss ich erst mal an mich denken und retten, was noch zu retten ist. Vielleicht, wenn ich ihn spitz zufeile, ganz spitz. Anton lauschte angstvoll. Ihn spitz zufeilen? Damit konnte Lumpi doch nur seinen abgebrochenen Fingernagel gemeint haben. Ja, das werde ich machen. Feilen und nochmals feilen. Vielleicht gewinne ich dann doch noch. Mit diesen Worten schwang sich Lumpi zum Fenster hinaus und flog davon. Bei seinen hastigen Bewegungen war die Kerze erloschen. Auf einmal befand sich Anton allein im Dunkeln. Minutenlang fühlte er sich wie gelähmt. Dann machte er sich noch reichlich zittrig auf den Heimflug. Er fühlte sich so mitgenommen, dass er sein Treffen mit Rüdiger auf morgen verschob. Der nächste Tag verlief schrecklich öde. Endlich wurde es Abend, und Anton gab vor, zeitig schlafen gehen zu wollen. In Wahrheit aber zog es ihn wieder zur Ruine. Schließlich wollte Rüdiger ihm schon gestern in der Burgkapelle aus der Chronik von Schlotterstein vorlesen. Diesmal landete Anton direkt neben der Kapelle und spähte vorsichtig durch das Fenster ins Innere. Dort saß der kleine Vampir, Mutterseelen allein, und las in der Chronik. Anton betrat die Kapelle und ging auf Rüdiger zu. Doch der kleine Vampir hob nicht einmal den Kopf. War Rüdiger etwa krank? Oder konnte es sein, dass er wütend auf Anton war? Schließlich war er gestern nicht zu ihrer Verabredung gekommen. Ach, hallo, Rüdiger. Ich wäre ja gestern gekommen, aber... In diesem Moment blickte der kleine Vampir von der Chronik auf. Seine Augen waren gerötet und verquollen. Und in den Augenwinkeln glitzerten Tränen. Geh weg! Geh weg und lass mich in Frieden! Aber wir sind doch Freunde. Kann ich dir nicht helfen? Helfen? Mir kann keiner helfen. Keiner außer... Oh, Olga! Was ist mit Olga? Oh, diese grässliche Nacht in Transsilvanien. Was muss Olga durchgemacht haben? Wie muss sie gezittert haben? Die Nacht in Transsilvanien? Steht darüber etwas in der Chronik? Ach, wenn ich ihr doch sagen könnte, wie leid sie mir tut. Das alles habe ich ja gar nicht gewusst. Hast du ein Taschentuch? Ja, hier. Was hast du nicht gewusst? Das furchtbare Erlebnis im Schlosskeller. Der Schock, den Olga in jener entsetzlichen Nacht erlitten hat. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du heute hergekommen bist, Anton. Jetzt habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich mein Leid teilen kann. Dein Leid teilen? Ja, geteiltes Leid ist doch halbes Leid. Sagt man nicht so? Kann sein. Na also, na dann komm. Was ist? Worauf wartest du noch? Anton kam nur zögernd näher. Immerhin konnte er nicht wissen, auf welche Weise der kleine Vampir sein Leid mit ihm teilen wollte. Doch Rüdiger schien mit seinen Gedanken ausschließlich bei der Chronik von Schlotterstein zu sein. Beruhigt setzte sich Anton auf einen herumliegenden Stein. Ich werde dir vorlesen, was sich in dieser schrecklichen Nacht in Olgas Schlosskeller abgespielt hat. Bist du bereit? Gut. Ich komme nun zu den grauenhaften Geschehnissen des 27. März des Jahres 358 Vampirzeit. Vernehmt, was unser Fräulein Olga von Seifenschwein über diese ach so tragische Nacht zu erzählen wusste. Gut gelaunt war Blasius von Seifenschwein in seinem Sarg erwacht. Er trat an den Sarg seiner lieben Angetrauten Thusnelda von Seifenschwein Tunichgut und öffnete den Sargdeckel für sie. Thusnelda verließ ihren Sarg und ging in ihre Ankleidekammer, um ein Kleid für diese Nacht auszuwählen. Blasius von Seifenschwein jedoch begab sich zum Sarg seiner Tochter, der reizenden, zu allerschönsten Hoffnung anlassgebenden Olga. Olga erwartete schon sein vorsichtiges Klopfen. Da zögerte Blasius, ein Herz von Vater, und beschloss seiner Tochter noch ein wenig Ruhe zu gönnen. Stattdessen trat er an den Klingelzug. Er wollte den Bediensteten anzeigen, dass es Zeit wäre zu einem ersten Imbiss. Blasius legte Wert auf Komfort und Bequemlichkeit, und so gab es in seinem Schloss eine Schar dienstbarer Geister. Es waren einfache Leute aus den Bergen, von denen Blasius annahm, dass sie zuverlässig und ihm treu ergeben wären. Doch, oh weh, welch entsetzlicher, welch verhängnisvoller Irrtum! Die treulosen Diener sind auf und davon, und nun sind Fremde im Schloss. Männer mit Fackeln und Holz, nein! Meine Feder weigert sich, das Wort niederzuschreiben. O Blasius, o Thusnelda! Sie glaubten, es wären ihre Diener, die dagegen die schwere Kellertür schlagen. Ahnungslos öffnen sie. Und vor ihnen stehen Fremde. Ihre Fackeln schwenkend nehmen sie Blasius und Thusnelda gefangen. Führen sie als Gefangene fort aus ihrem eigenen Schloss. Und Olga, die zarte, empfindsame Olga, hat alles mit angehört in ihrem Sarg. Die halbe Nacht hofft sie auf die Rückkehr ihrer Eltern. Vergebens. Da schleicht sie hinauf ins Schloss. Oh, grauenhaft der Anblick. Alles ist zerschlagen. Auch die Särge, gesammelt in Jahrzehnten, zusammengetragen aus allen Teilen der Erde. Nur der Klappsarg, dieses außergewöhnliche, aber so unauffällige Stück, blieb von den Mordbuben unentdeckt. Olga nimmt den Klappsarg an sich und verlässt bebend vor Angst und Sorge das Schloss, gerade noch zur rechten Zeit. Denn kaum hat sie das freie Feld erreicht, da sieht sie das Schloss, ihr geliebtes Schloss Seifenschwein, in Flammen aufgehen. Anton war verwirrt und verlegen. Der Bericht über die Ereignisse im Schlosskeller hatte ihn stark berührt. Kein Wunder, dass Olga nach dem, was sie durchgemacht hatte, etwas selbstsüchtig geworden war. Arme Olga. Sollten wir nicht darüber reden? Reden? Wozu? Meine Mutter sagt immer, dann wird einem leichter ums Herz. Du siehst auch schon gar nicht mehr so leidgeprüft aus. Leidgeprüft? Ja, das stimmt. Jedes Leid ist eine Prüfung. Aber wenn ich die Prüfung bestanden habe, was passiert dann? Dann wirst du belohnt. Belohnt? Aber ich will gar nicht belohnt werden. Ausgenommen, wenn als Belohnung Olga zurückkehren würde. Aber das kann nur Olga selbst entscheiden. Hab ich's doch gewusst. Es war völlig umsonst, das Reden. Nichts hat es bewirkt, gar nichts. Oh doch, es hat etwas bewirkt. Es hat bewirkt, dass ich euch gehört habe und eingetreten bin. Wieso schleichst du draußen herum und spionierst anderen Leuten hinterher? Ich schleiche nicht herum und spioniert habe ich auch nicht. Anton, ich suche schon den ganzen Abend nach dir. Nach mir? Ja, ich habe eine Überraschung für dich. Wenn du jetzt mit mir kommst, zeige ich sie dir. Mitkommen? Geh nur. Ich habe sowieso noch mit der Chronik zu tun. Ich will nämlich herauskriegen, wie der Vetter heißt, den Olga in Paris hat. Wie der Vetter heißt? Allerdings. Anton hat mir von ihm berichtet. Und er weiß es von Olga. Sie hat es Anton persönlich anvertraut vor ihrer Abreise. Ja, das stimmt. Aber jetzt sollten wir gehen. Ja. Ich bin schon sehr gespannt auf die Überraschung. Warte. Ja? Hast du eine Ahnung, ob dieser Vetter noch bei seinen Eltern wohnt? Nein, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Nicht gerade viel, was du weißt. Na los, du kannst gehen. Und du bist nicht gerade höflich zu deinem besten Freund. Anna ging eilig zum Ausgang und Anton folgte ihr. Dann schlug sie die Tür der Kapelle krachend hinter ihnen zu. Draußen vor der Kapelle entschuldigte sich Anna bei Anton. Das mit dem Vetter in Paris hatte ich ganz vergessen. Aber genützt hat es nicht viel, dass du dir damals nach Olgas Abflug die Geschichte mit dem Vetter ausgedacht hast. Seitdem Rüdiger jeden Abend in der Chronik liest, ist bei ihm die Olga-Sehnsucht wieder ausgebrochen. Oh nein. Den Bericht über die Vampirjäger hat er garantiert schon 100 Mal gelesen. Was? Anschließend ist er immer völlig am Boden zerstört und jammert, er hätte Olga Unrecht getan und er müsste unbedingt mit ihr sprechen, um alles wieder gut zu machen. Was will er denn gut machen? Keine Ahnung. Wenn du mich fragst, dann hätte ihr Olga einiges wieder gut zu machen, ne? Und außerdem, die Sache mit den Vampirjägern liegt schon über 100 Jahre zurück. Nach so langer Zeit müsste sie wohl langsam darüber hinweggekommen sein. Ja. Aber Olga benutzt diese Geschichte immer noch, um bei anderen Vampiren Mitleid zu erwecken und um sie für sich und ihre Interessen einzuspannen. Über 100 Jahre ist das her? Ja. Was bedeutet eigentlich Vampirzeit? Vampirzeit? Unsere Zeitrechnung beginnt im Jahre 1476. Damals kam unser aller Urahn Graf Dracula auf schreckliche Weise ums Leben. Graf Dracula? So, und jetzt gehen wir in die Ruine. Du willst doch sicher deine Überraschung sehen, ha? Was ist es denn? Eine Überraschung ist doch eine Überraschung. Und wir müssen in die Ruine? Aber deine Verwandten, wo sind die? Die sind alle unterwegs. Tante Dorothy zum Beispiel ist in die Stadt geflogen, zu unserer alten Gruft Schlotterstein. Sie macht ihren allwöchentlichen Kontrollflug. Kontrollflug? Was kontrolliert sie denn? Oh, sie guckt nach, ob die abscheulichen Arbeiten auf dem Friedhof beendet sind. Ach so. Oder glaubst du, wir wollten bis ans Ende unserer Nächte hier in diesem verlassenen Jammertal bleiben? Oh nein! Und außerdem vertragen wir die feuchte Luft in der Ruine nicht. Gesundheitlich. Gesundheitlich? Ja. Husten, Schnupfen, Hexenschuss. Aber nun werden es vielleicht nur noch ein paar Wochen oder Monate sein, bis wir in unsere alte Gruft Schlotterstein zurückkehren können. Und dann werde ich dich endlich wieder besuchen können, so oft ich will. Oh, für mich ist das Warten nicht so schwer. Aber wie ist es bei dir? Bei mir, ich kann auch warten. Ach, Anton. Die Überraschung, ist sie im Festsaal? Im Festsaal? Nein. Richtige Überraschungen sind immer besonders gut versteckt. Komm, gehen wir. Anna trat aus dem Schatten der Burgkapelle und ging mit raschen Schritten auf den Eingang der Ruine zu. Anton sah sie die Eingangstür öffnen und in der Ruine verschwinden. Auf einmal war er allein im Burghof. Er hastete zum Portal und zog die schwere Tür auf. Mit Herzklopfen trat er in das Dunkel hinein. Anna? Anna! Anton tastete nach der Taschenlampe in seiner Hosentasche. Ob er es wagen sollte, sie einzuschalten? Unschlüssig blieb Anton stehen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Dunkel. Da waren die drei schiefen Türen, die ins Innere der Burg führten. Und da das gähnend schwarze Kellerloch. Nur Anna. Anna entdeckte er nicht. Anna! Die linke der drei Türen wurde aufgestoßen und Anton erblickte eine Gestalt in Weiß. Er stieß einen Schrei aus und dann richtete er mit zitternder Hand den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf die weiße Gestalt. Oh, hey, du blendest mich! Da begriff Anton, dass die Gestalt in Weiß kein Gespenst war, sondern Anna. Hast du mich aber erschreckt. Erschreckt? Ich konnte ja nicht wissen, dass du es bist. Nicht wissen, dass ich es bin? Du hast wohl gehofft, es wäre Olga. Gehofft, es wäre Olga? Ich bin doch nicht Rüdiger. Und? Gefall ich dir? Ja. Oh, ich meine, mein Kleid. Findest du, dass es mir steht? Dein Kleid. Mhm. Anton betrachtete das Kleid. Es bestand aus ehemals weißem Spitzenstoff, in den die Motten überall Löcher gefressen hatten. Aber nicht nur die vielen Löcher störten Anton. Das Kleid war viel zu lang für Anna. Und zu breit war es auch. Deshalb hatte Anna wohl auch den breiten Gürtel gleich zweimal um ihre Taille geschlungen. Aber das verstärkte nur den komischen Eindruck. Nein, es stand ihr überhaupt nicht. Und Anton fand sie abscheulich in dem alten Ding. Aber das durfte er ihr auf keinen Fall sagen. Ich Ist das Kleid die Überraschung? Ja und nein. Es ist nur der eine Teil davon. Nur der eine Teil? Ja. Zwei Teile müssen zusammenkommen. Dann ist die Überraschung erst komplett. Gehen wir, Anton. Dann siehst du den anderen Teil. Und wo ist er? Geh einfach nur hinter mir her. Anna drehte sich um und stieß dieselbe Tür wieder auf, durch die sie gekommen war. Mit sehr gemischten Gefühlen betrat Anton hinter ihr einen finsteren, muffig riechenden Flur. Die Taschenlampe, kann ich sie eingeschaltet lassen? Aber ja, ohne Taschenlampe könntest du mein Kleid gar nicht richtig sehen und es wäre doch schade. Und deine Überraschung könntest du auch nicht sehen. Meine Überraschung? Ja. Kannst du mir nicht andeuten, was es ist? Andeuten? Nun, sieh dir mein Kleid mal ganz genau an. Merkst du nicht, dass es ein ganz besonderes Kleid ist? Ein ganz besonderes? Und ob. Aber wenn du das nicht selbst merkst... Ich bin eben schwer vom Begriff. Das kann man wohl sagen. Verärgert ging Anton hinter Anna endlos scheinende Flure entlang. Einmal mussten sie auch eine morsche, hölzerne Treppe hochklettern. Längst hatte Anton die Orientierung verloren. Aber Anna setzte zielstrebig ihren Weg fort, bis sie vor einer aus rohen Latten zusammengezimmerten Tür stehen blieb. Hinter der Tür ist der andere Teil der Überraschung. Willst du sie nicht aufmachen? Ich? Nun mach sie schon auf! Zaghaft drückte Anton gegen die Lattentür und war überrascht, als sie ohne ein Geräusch nach innen aufging. Er blickte in eine finstere Kammer, aus der ihm ein merkwürdiger Geruch entgegenschlug. Nicht nach Moder und Fäulnis, sondern nach Duftwässern und Riechkissen. Jetzt entdeckte Anton in der Ecke einen schwarzen Schrank und daneben eine große schwarze Truhe. Während er den Lichtstrahl seiner Taschenlampe dorthin richtete, wurde er von Anna sanft in den Raum hineingeschoben. Der Schrank, ist da drin die Überraschung? Vielleicht, aber warum guckst du nicht selbst nach? Zögernd zog Anton an dem rostigen Griff der Tür. Ein einziger Anzug hing im Schrank. Ein schwarzer Frack mit einer weißen, etwas angeschmutzten Weste. Schön, nicht wahr? Bestimmt passt er dir. Mir? Plötzlich verstand Anton, was Anna mit den zwei Teilen, die erst zusammenkommen müssen, gemeint hatte. Ihr Kleid und dieser Anzug gehörten zusammen. Sie waren für ein Paar angefertigt worden. Vielleicht sogar für ein Hochzeitspaar. Ich glaube nicht, dass mir der Anzug passt. Nicht? Aber mir passt das Kleid doch auch. Jedenfalls so einigermaßen. Zieh doch mal die Jacke über, ja? Wenn du meinst. Siehst du, sie schlottert. Sie schlottert? Ach, Anton, dann bist du ja fast schon ein von Schlotterstein. Außerdem, ich finde, in der Jacke bist du sehr, sehr eindrucksvoll. Und jetzt noch die Hose. Warte, ich dreh mich um. Dann kannst du dich ungestört umziehen. Und peinlich muss es dir doch gar nicht sein. Es ist mir aber peinlich. So, warum denn? Ach, nur so. Anton vergewisserte sich, dass Anna ihn auch wirklich nicht beobachtete. Dann zog er rasch seine Jeans aus und stieg in die weite, ziemlich kratzige Hose. Natürlich musste er die Hosenbeine umkrempeln und die Hose in der Taille festhalten, damit sie ihm nicht bis in die Kniekehlen rutschte. Kann ich jetzt gucken, Anton? Von mir aus. Oh, Anton, du siehst wunderbar aus. Noch viel, viel besser, als ich geglaubt habe. Wie ein feiner Herr. So. Ja, und ich bin die feine Dame. Aber irgendetwas fehlt noch. Das i-Tüpfelchen sozusagen. Das i-Tüpfelchen? Ja, es ist hier in der Truhe. Warte mal. Nur hilf mir doch mal, den Deckel hochzuheben. Ja, nee. Hier. Ein Zylinder. Ja, und für mich muss auch noch etwas da sein. Ist hier jemand? Tante Dorothee. Ist hier jemand? Der Schnee versteckt dich in der Truhe. Aber... Keine Angst, Tante Dorothee wird dich nicht entdecken. Vertrau mir. Ehe Anton richtig begriffen hatte, wie ihm geschehen war, lag er in der Truhe zwischen alten Kleidern und Hüten und sah, wie sich der schwere Deckel über ihm schloss, bis es pechschwarz um ihn war. Die Gerüche in der Truhe waren betäubend und verbunden mit dem Schrecken mussten sie Anton für kurze Zeit die Besinnung geraubt haben, denn plötzlich hörte er dicht neben sich, durch das Holz der Truhe gedämpft, Stimmen. Und Geiermeier und Schnuppermaul? Geiermeier! Der liegt im Krankenhaus. Er hat vor lauter Ärger einen Herzanfall bekommen. Und Schnuppermaul macht den Friedhofsdienst alleine. Aber wie ist das alles gekommen? Nun, im letzten Moment hat uns ein gütiges Geschick diese wunderbaren Menschen beschert mit ihrer Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof. Oh, stell dir vor, Anna, 400 Unterschriften haben sie gesammelt für die Erhaltung des alten Friedhofs. 400! Ach, ich hätte niemals gedacht, dass es so viele liebe Menschen gibt. Sind Geiermeier und Schnuppermaul auch in dieser Bürgerinitiative? Die doch nicht. Nein, die Bürgerinitiative hat sich gerade gegen die beiden und gegen ihre schändlichen Renovierungsarbeiten gerichtet. Ach so, aber woher weißt du das denn alles? Woher ich das weiß? Tja, Anna, ich habe ebenso meine Verbindungen, meine Informanten. Informanten? Allerdings. Also pass auf, man geht in die Telefonzelle, wirft ein paar Münzen ein, wählt und schon bekommt man seine Informationen. Aber ich verstehe nicht, wo ruft man denn an? Das ist mein Geheimnis. Ich verrate nur so viel. Bürste den Speck. Bürste den Speck? Ja, bürste den Speck. Oder anders ausgedrückt, kehre die Kruste. Weißt du nun, von wem ich spreche? Nein. Und auch Anton hatte keine Ahnung, wer der Informant von Tante Dorothee sein könnte. Während er noch darüber nachdachte, hörte er, wie Tante Dorothee in der Kammer umherzugehen begann. Und dann, ihm stockte das Blut in den Adern, kamen die Schritte näher. Kein Zufall. Tante Dorothee hatte sich auf die Truhe gesetzt. Anton wagte kaum zu atmen. Jeden Augenblick glaubte er, sie ausrufen zu hören, »Ich rieche Menschenblut!« Nur eine Hoffnung blieb ihm noch, dass der Geruch der Duftwässer und Riechkissen, der aus der Truhe kam, seinen Menschengeruch überdeckte. Und tatsächlich. Dieser Gestank nach Lavendel und Rheinfarn. Einfach unerträglich. Komm, Anna, jetzt geht's ans Packen. Ja. Na, worauf wartest du noch? Oder willst du, dass ich unsere Särge alleine packen soll? Hm? Nein, natürlich nicht. Ich muss nur das Kleid ausziehen und in den Schrank hängen, weißt du? Du willst es ausziehen? Ach, Dracula sei Dank. Ach, für einen Vampir ist es wirklich äußerst unpassend. unpassend? Ja, ja, allerdings. Unser einer hat vor allem darauf zu achten, dass die Kleidung erstens unauffällig, zweitens praktisch und drittens standesgemäß ist. Aber du trägst doch auch dein Hochzeitskleid, wenn du Vampirtag hast. Das ist etwas anderes. Etwas anderes? Mhm. Und wenn ich vielleicht auch jemanden treffe, den ich mag und der mich... Ah. Dann... Du! Aber Theodor und ich haben zueinander gefunden, bevor wir... Eben! So, ich gehe jetzt. Und du kommst nach, sobald du das Kleid weggehängt hast. Aber beeil dich. Ja. Nach einer Weile öffnete Anna den Deckel der Truhe und sah zu Anton herein. Sie trug jetzt wieder ihren gewohnten löchrigen Umhang. Oh, so eine Gemeinheit! Tante Dorothee glaubte, sie hätte als Einzige das Recht, ein schönes Kleid anzuziehen. Das Kleid, eigentlich wollte ich es hier lassen. Aber jetzt, nachdem Tante Dorothee so gemeine Sachen gesagt hat, nehme ich es auf jeden Fall mit in die Gruft. Und ich werde es auch anziehen, wenn wir unser Heimkehrfest feiern. Heimkehrfest? Ja, und du ziehst den Anzug an und dann sind wir ein Paar. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wieso? Denkst du, es wäre Diebstahl, wenn wir die Sachen mitnehmen? Nein, das Kleid und der Anzug hängen schon seit Jahrzehnten hier unten. Jetzt gehören sie uns, dir und mir. Es ist nicht deshalb. Ihr feiert doch sicher in der Gruft. Natürlich, sonst wäre es ja kein richtiges Heimkehrfest. Und deine Verwandten sind sicher auch alle dabei. Ach so. Ihretwegen solltest du dir auch keine Sorgen machen. Wir malen dir einfach schwarze Schatten unter die Augen, cremen deine Haut mit Babycreme ein. Weißt du, so wie bei dem Vampirball. Damals hat auch niemand gemerkt, dass du ein Mensch warst. Warst? Bin. Ich bin ein Mensch. Entschuldige, so habe ich das nicht gemeint. Aber ich möchte dich doch unbedingt dabei haben, wenn wir unser Heimkehrfest feiern. Weißt du, du bist mir am wichtigsten von allen, Anton. Und außerdem will ich Tante Dorothee beweisen, dass ich längst jemanden getroffen habe, den ich mag und der mich mag. Ich werde es mir überlegen. Aber jetzt sollten wir lieber gehen, bevor Tante Dorothee kommt, um nachzugucken, wo du bleibst. Anna nickte und holte Antons Jeans aus ihrem Versteck hervor. Anton legte die Hose über die Arme und ging mit Anna zur Tür. Um ihr eine Freude zu machen, hob er im Vorbeigehen auch noch den Zylinder auf und nahm ihn mit. Dann ging es wieder die vielen Gänge entlang, durch die Eingangshalle und das Portal, hinaus in den Burghof. So, und nun verrate mir noch schnell, wo ich dich morgen treffen kann. Morgen? Fliegt ihr nicht schon heute Nacht zu eurer Gruft zurück? Nein, unsere Tour de Sarc beginnt erst übermorgen. Oh, ich freue mich so, dass wir zurückkehren können. Weißt du, für uns ist das ein ganz außergewöhnliches Ereignis. Denn sonst müssen wir immer nur weiterziehen von einem Ort zum anderen. Heimatlos gejagt, von niemandem geliebt. Aber seit wir uns kennen, Anton, hat sich vieles verändert. Sag mir noch, wo wir uns morgen treffen können, ha? In Freudenthal. Ja. In dem Gasthof. Ich habe das Zimmer mit Balkon. Und im Garten unter einem Baum ist mein Zelt. Dann bis morgen, Anton. Ja, bis morgen. Bevor Anton etwas sagen konnte, wandte sich Anna ab und lief zum Portal zurück. Anton wartete, bis sie verschwunden war. Dann zog er seine Jeans an. Doch wie sollte Anton mit Anzug und Zylinder in der Hand fliegen? Schließlich band er sich Jacke und Anzughose wie einen Gürtel um die Hüften. Blieb nur noch der Zylinder. Als Anton ihn ratlos drehte und wendete, klappte er plötzlich zusammen. Es war ein Chapeau-Klack. Ein Klappzylinder. Anton stopfte ihn in seinen Hosenbund und flog rasch davon. Am nächsten Vormittag fand Anton ein großes Frühstückstablett und einen Zettel auf seinem Nachttisch. Auf dem Zettel stand, dass seine Eltern noch einmal zum Arzt gefahren waren, weil die Schmerzen in der Hand nicht nachgelassen hatten. Anton sollte sich die Zeit bis zu ihrer Rückkehr nicht zu lang werden lassen. Kein Problem, dachte Anton. Nachdem er ausgiebig gefrühstückt hatte, schlenderte er zu seinem Zelt. Mit einem Buch machte er es sich darin gemütlich. Gerade an der spannendsten Stelle wurde er von seiner Mutter aufgeschreckt. Anton, bist du im Zelt? Ja, komm herein. Was ist mit Vatis Hand? Ja, die Hand. Du wirst bestimmt sehr traurig sein über das, was ich dir jetzt erzählen muss. Ist es denn so schlimm? Anton bemühte sich, ein geknicktes Gesicht zu machen. Dabei ahnte er schon, was seine Mutter ihm erzählen würde. Aber er durfte sie unter keinen Umständen merken lassen, dass es sein eigener brennender Wunsch war, nach Hause zurückzufahren. Antons Mutter wusste zwar, dass Rüdiger und Anna weggezogen waren, aber dass sie nun zurückkehrten, das wusste sie nicht. Der Arzt meinte, es könnte auch ein Finger gebrochen sein. Gebrochen? Ja, möglicherweise. Jetzt muss die Hand erst mal geröntgt werden. Und weil sie hier kein Gerät dazu haben, sondern nur in der Stadt. Also, Vati und ich haben gedacht, dass wir am besten den Urlaub hier abbrechen und nach Hause zurückfahren. Nach Hause zurück? Ja, das ist das Vernünftigste, Anton. Ja. Ja, nun denk doch mal an Vati, wie stark seine Schmerzen sind. Willst du denn nicht, dass ihm geholfen wird? Richtig geholfen? Doch. Na, siehst du. Und mein Zelt und der Schlafsack. Was hältst du davon, wenn wir dir erlauben, heute Nacht im Zelt zu schlafen? Das würdet ihr erlauben? Ja. Und außerdem darfst du zu Hause eine Party geben. Allerdings sollte es nicht so wild hergehen wie beim letzten Mal. Doch Anton hörte schon gar nicht mehr zu. Er dachte an die Nacht im Zelt. Und komisch, jetzt, wo es ihm erlaubt war, fand Anton den Gedanken gar nicht mehr so reizvoll. Und sein Unbehagen wuchs, je mehr der Tag sich dem Ende zuneigte. Beim Abendbrot brachte Anton kaum einen Bissen herunter. Anton, du isst ja gar nichts. Ist dir der Abschiedsschmerz so auf den Magen geschlagen? Schon möglich. Und blass siehst du auch aus. Stimmt. Vielleicht solltest du lieber nicht im Zelt schlafen. Was? Ich soll nicht im Zelt schlafen? Natürlich tat Anton nur so empört. Insgeheim war er sogar sehr erleichtert über den Vorschlag seiner Mutter. Möglicherweise wollten sich die Vampire ja für ihren Rückflug noch stärken. Und dann war er nur durch eine dünne Stoffbahn vor ihnen geschützt. Doch das wollte er verständlicherweise nicht zugeben. Aber wenn du meinst, dein Wunsch ist mir Befehl. Dann wünsche ich mir jetzt, dass du in dein Zimmer gehst und dich ins Bett legst. Und glaub mir, morgen wirst du dich bestimmt viel besser fühlen. Ausgerechnet morgen, wenn wir von hier wegfahren, soll ich mich besser fühlen. Nein, morgen, wenn wir wieder zu Hause sind und wenn du all deine alten Freunde wieder um dich hast. Ja, das stimmt. Wenn ich all meine alten Freunde wieder um mich habe. Anton stand auf und ging in sein Zimmer. Dort öffnete er die Balkontür weit und horchte auf die Geräusche, die von draußen an sein Ohr drangen. Anton musste eingeschlafen sein, denn plötzlich zwickte ihn etwas am Ohr. Mit einem Schrei fuhr er in die Höhe und blickte in das bleiche Gesicht des kleinen Vampirs. Rüdiger, freudige Überraschung, wie? Ja, wo ist Anna? Anna, das ist wohl das Einzige, was dir einfällt. Entschuldige, ich hatte gerade von Anna geträumt. Es war ein scheußlicher Traum. Da hast du's. Das nächste Mal träumst du von mir. Und zwar etwas Schönes, etwas sehr Schönes. Übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe etwas Schönes mitgebracht. Du hast etwas mitgebracht? Ja, warte, ich hole es. Der kleine Vampir lief nach draußen auf den Balkon. Gleich darauf kehrte er mit einer uralten, verbeulten Ledertasche zurück, die er vor Anton hinstellte. Die ist für mich? Mhm. Meine Eltern werden bestimmt nicht erlauben, dass ich damit auf die Straße gehe. Das sollst du auch gar nicht. Und außerdem, die Tasche ist überhaupt nicht für dich. Nicht? Nein. Oh. Und der Inhalt auch nicht. Du sollst sie nur verwahren. Als Liebesdienst. Als Liebesdienst? Ja. Willst du nicht reingucken? Doch. Anton zog den rostigen Reißverschluss auf. Dabei bemerkte er einen vertrauten Duft. Mufti ewige Liebe. Annas Parfum. Beklommen musterte er den Inhalt. Annas Spitzenkleid und den Schleier. Und die soll ich jetzt aufbewahren? Du sollst? Du darfst. Aber ich habe schon so viele Sachen, die ich verstecken muss. Den alten Anzug, den Zylinder und den Umhang. So viele sind das nun auch nicht. Und außerdem, den Vampirumhang muss ich heute wieder mitnehmen. Sonst kriegen wir Ärger bei der Inventur. Ihr macht schon wieder Inventur? Ja, nach jedem Umzug. Wenn diese blöde Inventur nicht wäre, würde ich mich noch viel mehr auf unsere alte Gruft Schlotterstein freuen. Dann heißt es Streichhölzer zählen, Kerzen, Kuscheldecken, Regenhäute. Aber dann darfst du das Spitzenkleid und den Schleier auf keinen Fall bei mir lassen. Nee? Die wird Tante Dorothee doch als erstes vermissen, wenn ihr Inventur macht. Vermissen? Tante Dorothee? Ausgerechnet Tante Dorothee. Sie hätte die Sachen um ein Haar verbrannt. Verbrannt? Ja. Es hat einen riesen Krach gegeben, weil Anna die Sachen nicht hergeben wollte. Aber Tante Dorothee hat gesagt, in dem Kleid sei Anna eine Schande für die ganze Sippe. Oh. Daraufhin ist Anna erst recht wütend geworden. Richtig so. Als alles Reden nichts genützt hat, hat Tante Dorothee eine brennende Kerze von der Wand genommen und die Flamme an den Schleier gehalten. Jawohl. An den Schleier gehalten? Aber es sind überhaupt keine Brandlöcher zu sehen. Ja, mein Verdienst. Jetzt wirst du hören, wie selbstlos ich meiner kleinen Schwester geholfen habe. In diesem tragischen Augenblick, als Tante Dorothee sich mit der Kerze dem Schleier näherte. Sich näherte? Eben hast du noch gesagt, sie hielt die Kerze an den Schleier. Hey, unterbrich mich nicht dauernd. Und außerdem nervst du mich mit deinen Spitzfindigkeiten. Also, in diesem tragischen Augenblick kam ich des Weges, um die Chronik von Schlotterstein wieder ordnungsgemäß in den Sarg meiner lieben Großmutter zu legen. Mir gelang es, den Streit zu schlichten, indem ich das Kleid und den Schleier an mich nahm und Tante Dorothee mein Ehrenwort gab, die Sachen an einen Ort zu bringen, wo Anna sie nicht finden könnte. Nachdem ich gegangen war, kam Anna hinter mir hergelaufen und flüsterte mir zu, ich sollte sie dir bringen und du solltest sie bei dir aufbewahren. Ja, und da bin ich also mit den Sachen. Anscheinend blieb ihm gar nichts anderes übrig, als Annas Kleid und den Schleier bei sich zu verstecken. Und die alte Tasche, soll ich sie etwa auch für Anna aufbewahren? Nein, das ist meine Büchertasche. Da kommt jetzt der Vampirumhang rein. Und nun gib ihn endlich her. Warte, er ist im Schrank. So, warte, hier. Nee, doch da. Hier ist der Umhang. Na bitte. So, jetzt noch den Reißverschluss und ich kann fliegen. Wird auch höchste Zeit, dass ich etwas gegen meine Magenbeschwerden tue. Magenbeschwerden? Ja, mein Magen knurrt nicht mehr, der bellt schon. In diesem Zustand kann ich unmöglich an der Nagelkür teilnehmen. Ist die heute? Ja, um Mitternacht. Ich habe meine Nägel extra poliert. Aber jetzt muss ich wirklich los. Wir werden uns ja bald wiedersehen. Bei dir zu Hause oder in unserer guten alten Gruft Schlotterstein. Der kleine Vampir hängte sich die Ledertasche über den Arm und ging zur Balkontür. An der Tür blieb er noch einmal stehen und drehte sich zu Anton um. Auf bald, Anton. Und denk dran, Wiedersehen macht Freude. Uralter kleiner Vampirspruch. Mit diesen Worten breitete er die Arme aus und erhob sich in die Luft. Viel Glück für die Tour der Sarg. Ebenfalls. Dann hatte ihn die Dunkelheit verschluckt. Am nächsten Tag nahmen auch Anton und seine Eltern Abschied. Na, Anton, hat dir denn unser Aktivurlaub wenigstens ein kleines bisschen gefallen? Wenn er ja nun auch früher als erwartet zu Ende ging. Ja, die Wolfshöhle war gut, die Ruine war gut. Das Zelten war gut. Nun ja, vielleicht hat der Urlaub dir geholfen, darüber hinwegzukommen, dass dieser Rüdiger von Schlotterstein und seine Schwester Anna aus unserer Stadt weggezogen sind. Und dass die Zeit, die ihr miteinander hattet, nun endgültig vorbei ist. Kein Abschied ist für immer. Genau. Und deshalb können wir ja, wenn ihr wollt, im Jammertal, oder besser hier im Freudental, in nicht allzu ferner Zeit wieder einmal Ferien machen. Aber gern doch. Kommt Zeit, kommt Zahn. Das musste Anton in Erinnerung an Anna hinzusetzen. Aber natürlich war der Spruch nur als Scherz gemeint. Denn auf keinen Fall wollte Anton, dass Anna Zähne, richtige Vampirzähne, bekam. Wie erwartet machten Antons Eltern ziemlich fassungslose Gesichter. Anton grinste vergnügt. Mit hoch erhobenem Kopf spazierte er zum Auto seiner Eltern und nahm auf dem Rücksitz Platz. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein, so wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.